Isidor und der Wirt, ein Blick, ein stiller Pakt. Die Hände reichen stumm sich ein, das Schicksal leis gedacht. Bring mir den Jungen her, so spricht der Alte sanft im Ton. Und nimm das Mädchen aus der Ecke mit, ich geb euch einen Lohn. Der Wirt erneckt seinen Krug voll Glut, die Kräuter still bereit, ein Schluck. Die Hand zum Gruß. Der Wirt nickte stumm. Das Werk vollbracht. Das Herz geheilt. Auf stillem Dunkel. Der Wirt nickte stumm, das Werk vollbracht, das Herz geheilt.